dass es auch einen erheblichen Anteil der Bevölkerung gibt, die das, was Lucy Graham tut und sagt, als Hate Speech auslegt. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist der offene Brief von Doktorand an Funk. In einem offenen Brief kritisiert der Doktorand, dass mit öffentlichen Mitteln, die dem Kanal Jäger und Sammler zur Verfügung gestellt werden, Produktionen mit der Feministin Lucy Graham produziert werden. Lucy Graham ist eine bekannte YouTuberin und eine sehr kontroverse Figur. Sie wird von vielen zu den radikalen Feministinnen gezählt. Was kritisiert der Doktorand in seinem offenen Brief? Er kritisiert offen, dass die Produktion, die Lucy Graham mit umfassen, sehr polemisch und einseitig seien, ferner auch wissenschaftliche Fakten ignorieren, so wie zum Beispiel im Video zu Gehaltsunterschieden im Vergleich von Männern und Frauen. Der sogenannte Gender Pay Gap. Darüber hinaus wirft er ihr vor, dass sie unreflektiert über Drogenkonsum spricht, genauso wie über Schönheitsoperationen und darüber hinaus gegen weiße heterosexuelle Männer hetzt. Daraufhin hat der Doktorand schon eine Antwort von Funk bekommen und hat darüber schon ein Video gemacht. Unser Angebot wendet sich an 20- bis 25-Jährige. Das ist nicht korrekt. Auf der Webseite steht 14 bis 29. Vielleicht beziehen Sie sich jetzt auch nur konkret auf Jäger und Sammler. Falls sich dieser Kanal ausschließlich auf diese Zielgruppe beschränkt, dann ist das aus meines Wissens nach nirgendwo aufgeführt. Es ist uns daher wichtig, Themen aufzugreifen, die die Lebenswelt unserer Zielgruppe berühren. Und es ist uns wichtig, mit Moderatoren zu arbeiten, die unsere Zielgruppe ansprechen. Ja, das ist ein lobenswertes Ziel, spielt aber auch keine Rolle für das, was im Brief steht. Lucy Graham ist eine junge, meinungsstarke Frau. Es gibt bestimmt sehr viele geschichtliche Personen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, die man irgendwann mal als jung und meinungsstark hätte bezeichnen können. Was sie danach alles angerichtet haben, wird dadurch mit Sicherheit nicht legitimiert. Also, ja, gut. Genau aus diesem Grund haben wir sie als Host ausgewählt. Lucy setzt sich öffentlich und auf ihrem privaten YouTube-Kanal für Feminismus, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, ein. Wie sie dadurch zu dem Schluss kommen, dass Lucy gegen heterosexuelle Männer und weiße Menschen hetzt, können wir nicht nachvollziehen. Ja, wenn ihr den Brief gelesen hättet, dann würdet ihr auch nachvollziehen können, dass die Argumentation nicht ist, Lucy Graham ist eine Feministin, deswegen hetzt sie gegen weiße heterosexuelle Männer oder Menschen. Sondern die Argumentation ist, hier sind die einzelnen Kritikpunkte und daran sehen wir, dass Lucy Graham genau das tut. Das ist ein Strohmann-Argument, wo gesagt wird, ja, ihr behauptet das und das ist doch totaler Quatsch, obwohl das überhaupt nicht behauptet wurde. Wir verbreiten in unseren Beiträgen keine Halbwahrheiten und Fehlinformationen. Hinter Lucy Graham steht eine Redaktion, die Themen erarbeitet und ihrer journalistischen Sorgfaltspflicht nachgeht. Ja, wenn hier keine Halbwahrheiten und Fehlinformationen verbreitet, warum adressiert er nicht einfach die Punkte, die im Brief angesprochen werden und sagt dann, inwiefern die Behauptungen, die ich da jetzt zum Beispiel aufgestellt habe, nicht korrekt sind. Neben ihrer Tätigkeit für Jäger und Sammler veröffentlicht Lucy Beiträge auf ihrem privaten YouTube-Kanal. Dies hat keinerlei Anbindung zu unserem Format Jäger und Sammler. Ihre privaten Inhalte verantworten. Ja, das ist interessant, dass ihr am Anfang noch erwähnt habt, dass ihr sie ja genau deswegen ausgewählt habt, weil sie so eine meinungsstarke Frau ist, die sich für Gleichberechtigung von Mann und Frau einsetzt. Das heißt, auch wenn ihr die privaten Inhalte nicht verantwortet habt, die ja wohl offenbar einen Einfluss darauf gehabt, dass ihr die Dame eingestellt habt, dass da mal ein Zusammenhang besteht zwischen ihrer Internetperson privat und öffentlich, vor allem da sie denselben Charakter letztendlich präsentiert, den sie auch in ihren privaten Videos präsentiert, ist, glaube ich, für die meisten augenscheinlich vorhanden. Und ja, es ist schockierend und traurig, dass so eine Antwort kommt. Nachhinein ist es nicht überraschend, weil das wäre, egal wie der Brief ausgesehen hätte, wäre wahrscheinlich die gleiche Antwort gekommen. Meine Antwort lautet wie folgt. Sehr geehrte Damen und Herren, Ihre Antwort hat mich sehr enttäuscht. Offensichtlich haben Sie die im offenen Brief vorgebrachten Punkte nicht gelesen oder Sie weigern sich, zur angeführten Kritik Stellung zu beziehen. In diesem Brief wird in ausführlicher Weise argumentativ dargelegt, warum die zu Beginn getroffenen Einschätzungen von Lucy Grimes Arbeit und dem Kanal Jäger und Sammler angemessen sind und an welchen Stellen im besprochenen Videobeitrag Halbwahrheiten und Fehlinformationen präsentiert werden. Ich hätte zumindest eine oberflächliche Auseinandersetzung und die Adressierung einzelner Kritikpunkte erwartet. Der Umstand, dass Sie hier eine Massen-E-Mail versendet haben. Wie die Rückmeldungen vieler Nutzer auf der Plattform Twitter dokumentieren, verdeutlicht jedoch, wie wenig sie sich offenbar ihrer Position innerhalb der öffentlich-rechtlichen Medien und der implizierten Verantwortung dem Rundfunkbeitragszahler gegenüber bewusst sind. Ihre Antwort ist ein gleichgültiger und despektierlicher Beitrag zur Debattenkultur in Deutschland und wird nicht nur mein Vertrauen in den öffentlichen Rundfunk und dessen Verantwortlichen, sondern auch das Vertrauen vieler Unterstützer des offenen Briefes nachhaltig beschädigen. Gut, was denkst du, Gustavo? Ich finde die Antwort von Funk etwas unpassend. Es gab auch in der Vergangenheit hier in Deutschland bei öffentlich-rechtlichen Medien Entlassungen, die dadurch verursacht worden sind, dass es private, kontroverse Meinungen gegeben hat. Die Frage ist halt, glaube ich, ob die Position von Susie Grime für das Projekt Funk tatsächlich kontrovers ist. Weil sie schreiben selbst in ihren Antwort, dass sie diese Vorwürfe nicht nachvollziehen können. Und die Beiträge von Jäge und Sammler mit Susie Grime könnten auch auf ihrem privaten Kanal veröffentlicht werden. Glaube ich, da wird das Thema Feminismus und Gender Gap und so weiter und so fort genauso betrachtet, wie Susie Grime das auf ihrem privaten Kanal macht. Ich glaube, das Problem ist halt, dass die Redaktion von Funk oder die Redaktion vom Frontal 21, das ist ein ZDF-Programm oder ZDF-Redaktion, die auch hier dieses Projekt verantwortlich ist, die sind halt so wie Susie Grime, weißt du, sie vertreten ihre Gesinnungen, sie sind in ihrer eigenen politischen Blase, deswegen sind sie absolut kritikresistent. Ich glaube, das ist das Problem. Im Prinzip, ich bin eigentlich total für Meinungsfreiheit und Susie Grime darf alles sagen, was sie will, und ich würde auch sagen, sie darf auch bei Funk ihre Gesinnungen veröffentlichen. Aber warum gibt es bei Funk momentan keinen alternativen Kanal? Vielleicht so einen kritischen Kanal, skeptischen Kanal. Im Prinzip könnte Doktorand auch bei Funk mitmachen. Vielleicht ist das Hauptproblem, dass die Personen, die redaktionell entscheiden, was über Funk publiziert werden darf und was nicht, einfach nicht in der Lage sind zu ermessen, dass es auch einen erheblichen Anteil der Bevölkerung gibt, die das, was Susie Grime tut und sagt, als Hate Speech auslegt. Ja, das Problem ist, sie verstehen nicht, dass es Hate Speech sein kann. Für sie ist es ganz normale, sage ich mal so, fast Mainstream-mäßige politische Meinung. Ich bin deiner Auffassung, Meinungsfreiheit und Publikationsfreiheit ist etwas quasi Heiliges. Da teile ich deine Auffassung. Susie Grime kann publizieren und sagen, was sie will, solange es die Gesetzeslage erlaubt. Ich bin aber nicht bereit, mit meinen Beiträgen diese Hate Speech-ähnlichen Aussagen zu finanzieren. Und unterstütze vollkommen auch den offenen Brief von Dr. Renton. Ich unterstütze den Brief auch, aber mein Problem ist nur, dass momentan in den westlichen Medien, und das sehen wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika, nur solche Leute wie Susie Grime vertreten sind. Und alle Leute, die andere Meinung sind, wurden in der letzten Zeit aus den Medien oder aus den Mainstream-Medien rausgeschmissen. Und das sehe ich problematisch. Und ich fühle, dass das Publikum das schon spürt. Und diese Skeptiker-Community, die in Amerika 2014 entstanden ist, nach Gamergate und so weiter und so fort, diese Community wächst auch langsam in Europa und auch in Deutschland. Und ich glaube, der Brief von Doktorand ist der erste Schritt von dieser deutschen Skeptiker-Community, die Medienwelt tatsächlich objektiver zu gestalten. Dadurch, dass es auch vor allem Meinungen und Gegenmeinungen sind. Momentan gibt es in der westlichen Welt keinen Dialog zwischen Rechten und Linken, Konservativen und Progressiven. Und momentan habe ich persönlich das Gefühl, dass die Mainstream-Medien nur die Meinung einer Partei vertreten. Ich teile deine Auffassung, dass es in den Mainstream-Medien kaum noch Pluralität gibt. Das heißt also, es gibt eine sehr einseitige Darstellung dessen, was die Realität ist. Ich persönlich bin sehr gespannt auf die deutsche Skeptiker-Community und ich hoffe, dass die wachsen wird. Und ich hoffe, dass diese politische Situation in Deutschland tatsächlich verändern wird. Und die Situation in Medien auch. Und was denkt ihr? Unterstützt ihr den offenen Brief vom Doktoranden? Oder seid ihr eher auf der Seite von Susie Grime und Funk? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn das Video euch gefällt, bitte liked es und abonniert uns. Ciao. Ciao.